Anlässlich des 105. Geburtstages von Präsidenten Kim Il-sung fand am 15. April im Hafen Hungnam ein Festmeeting der Besatzung des Schiffes unter panamaischer Staatsflagge Dadae Dunhwa statt. Auf dem Meeting wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.